Im Frühling sterben. Fünfter Teil. Ich will zu Fiete Caroli. Hier meine Besuchserlaubnis. Sogar mit Stempel. Vornehm geht die Welt zugrunde. Macht's kurz, Kameraden. 10 Minuten steht auf dem Tisch. Wir haben wenig Zeit. Ich nehme die zusammengerollte Decke und werfe sie aufs Stroh, krame eine Kerze aus dem Beutel, zünde sie an und öffne den Weinbrand, den ich dem Quartiermeister abgekauft habe. Meine Hand zittert, während ich dem Blick des Freundes ausweiche, der bangen Frage darin. Stumm umfasst Fiete die Flasche und nippt vom Schnaps. Hier, schau mal, Fiete. Eine Tafel Schokolade, ein Kantenbrot, Dauerwurst und 2 Schachteln Zigaretten. Sondermischung. Endlich. Schwefelsalbe habe ich auch. Nee, dreh mal den Kopf zur Seite. Ich habe dir auch einen Kamm mitgebracht gegen die Nissen. Danke. Soll ich dir auch den Verband wechseln? Ich hab's versucht, oder? Wenigstens hab ich's versucht, verdammt. Das alleine zählt. Wer weiß, Fiete. Vielleicht sind die Russen ja schneller hier, als man denkt. Womöglich schon morgen früh. Da hätte ich's auch nicht besser. Die machen nämlich gar keinen Unterschied zwischen freiwilligen und zwangsrekrutierten Atter. Die erschießen jeden SSler sofort. Hast du das noch nicht gehört? Doch. Und was habe ich hier eigentlich verloren? Ich meine, wenn ich den Hitler gewählt hätte, wie die meisten. Aber ich wollte nicht in den Schlamassel, genauso wenig wie du. Ich habe keine Feinde. Jedenfalls keine, die ich umbringen möchte. Das ist der Krieg von Zynikern, die an gar nichts glauben, außer an das Recht des Stärkeren. Dabei sind es nur Kleingeister und Schwächlinge. Ich hab's im Feld erlebt. Treten nach unten, buckeln nach oben und massakrieren Frauen und Kinder. Ich weiß. Und solche Kerle dürfen mir das Licht ausblasen? Fiete, komisch ist, dass ich das oft geträumt habe. In den letzten Jahren bin ich wieder und wieder erschossen worden. Und manchmal war es sogar eine Erlösung. Zum Beispiel, wenn ich keine Lust mehr hatte zu leben. Liebeskummer, Weltschmerz oder was? Endlich Ruhe, dachte ich dann. Leckt mich alle am Arsch, ihr Idioten. Aber meistens bin ich hochgeschreckt. Die Hand auf der Brust. Und konnte kaum noch atmen. Fiete. Mein Vater war Arzt, Laborarzt und Sanitätsoffizier. Habe ich das mal erzählt? Im letzten Krieg, also lange vor meiner Geburt, wurde er mehrfach verwundet, Scharfschützen. Hat stark gehumpelt. Und später in der Gefangenschaft bei den Franzosen irgendwo an der Rhone haben sie ihn 3-mal sein eigenes Grab schaufeln lassen. Immer wurden ihm die Augen verbunden. Und er dachte, er würde exekutiert. Man brüllte Kommandos, lud die Karabiner durch, aber dann pissten die Froschfresser nur in das Loch. Und er musste alles wieder zuschaufeln. Ein feiner Kerl. Und er hat oft geweint, wenn er vom Krieg sprach. Mensch, Fiete. Und einmal, als ich meine Träume erwähnte, sagte er mir, dass es ein Gedächtnis der Zellen in unserem Körper gibt. Auch der Samen und Eizellen also. Und das wird vererbt. Seelisch oder körperlich verwundet zu werden, macht was mit den Nachkommen. Die Kränkungen, die Schläge oder die Kugeln, die dich treffen, verletzen auch deine ungeborenen Kinder sozusagen. Und später, wie liebevoll behütet sie auch heranwachsen mögen, haben sie panische Angst davor, gekränkt, geschlagen oder erschossen zu werden. Jedenfalls im Unterbewusstsein. In den Träumen. Irgendwie logisch, oder? Schon, ja. Im Schein der hochfahrenden Flamme sieht sein Gesicht momentlang wie früher aus. Wie das eines eleganten Mädchens, halb vom Schatten der Hand verdeckt. Und was ist... Was ist mit dem, der schießen muss? Was vererbt er? Woher soll denn ich das wissen, Häuptling? Wahrscheinlich eine große Traurigkeit. Fiete zieht sich die Decke unters Kinn, legt den Kopf an meine Schulter. Den Atem anhaltend schließe ich die Augen, als ich plötzlich die Hand des Freundes fühle. Ihr selbstverständliches, um keinen Widerspruch besorgtes Tasten über Wange, Hals und Brust. Eine stumme Vergewisserung. Eine letzte gar. Ich wende den Kopf weg, um meine Tränen zu verbergen. Erinnerst du dich eigentlich noch an den kranken Hund in Malente, Atta? Diesen räudigen Straßenköter mit Schaum vor den Zähnen. Wie der über den Hof der Berufsschule getorkelt kam, mit blutunterlaufenden Augen. Alle schrien, rannten weg. Mann, war das ein Oschi. Sein Hecheln klang, als hätte er was Glühendes verschluckt. Und auf einmal stand nur noch ich da, mit dem Rücken an der Wand. Der humpelte auf mich zu, wie der Leibhaftige persönlich. Erinnerst du dich? Na klar. Ich wurde fast ohnmächtig vor Angst. Warum ausgerechnet ich, verdammt? Ich habe mich eigentlich schon tot gesehen oder im Spital und dachte, ja Moment mal, wieso eigentlich nicht? Warum nicht ich? Habe ich wirklich gedacht. Und plötzlich durchzuckte mich eine Freiheit, Arta, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Mir wurde ganz leicht. Ich fühlte überhaupt keine Angst mehr. Und dieser Teufelsköter, dieser arme Hund, drehte tatsächlich. Verrückt, oder? Mhm. Hätte er mich bloß erledigt. Du zitterst. Manche können von Glück reden. Sie müssen einen Fürsprecher haben, Karoli. Mit Grüßen vom Chef. Ausnahmsweise erhalten Sie Genehmigung, engste Angehörige zu benachrichtigen. Maximal 24 Zeilen. Leserlich. Keine Ortsangabe, keine Namen von Kameraden oder Vorgesetzten, keine Äußerungen zum Standrecht. Auf den Linien bleiben und den Rand nicht beschriften. Hast du mich verstanden, Junge? Adressat auf die Rückseite. Und Urban, Sie kommen mit. Nein. Nein, warte. Ich stütze Fiete und hänge ihm die verrutschte Decke um die Schultern. Mit zitternden Fingern streiche ich einen Halm vom Stoff. Eine Granne, wie Gold durch Tränen gesehen. Ich nicke Fiete zu und ziehe ihn an mich, behutsam. Nie bisher habe ich einen Mann umarmt. Und Fiete, der mir trotz Decke und Mantel unglaublich zart vorkommt, hebt sich auf die Fußspitzen. Mach's gut, Häuptling. Danke für alles. Und grüß Ortrud. Hörst du? Grüß die Leute. Morgen ist das überstanden. Ja. Wirst du da sein? Sein Atem ist fieberheiß. Ich umschlinge Fiete, küsse seine Schläfe. Die Lider geschlossen, bewegt er die rissigen Lippen, ohne ein Wort hervorzubringen. Die Kehle wie gelähmt. Ist gut, Vater. Alles Idioten. Morgen tut mir nichts mehr weh. Also los. Wir haben nicht ewig Zeit. Schreiben Sie Ihren Brief, Karoli. Was denn? Jetzt? Soll ich ihn gleich schreiben? Natürlich. Warum stehe ich wohl hier? Ich warte. Und Sie, Urban, raus jetzt. Bis morgen, also. Ich werde da sein. Danke. Danke. Wie siehst du denn aus? Hast du gar nicht gepennt? Ich wollte noch mal zu ihm. Die Wachmänner... Vergiss es. Ich konnte ihn husten hören in dem Loch. Das klang schon wie unter der Erde. Mach dir nicht so viele Gedanken. In deiner dunkelsten Stunde ist es einfach nur dunkel. Muss man jetzt unter Schicksal verbuchen. Und für den Jungen ist es wahrscheinlich weniger schlimm, als man ahnt. Wer weiß. Oh, heiliger Bimbal. Ich dachte, es wird endlich Frühling. Wo ist denn dein Mantel? Frierst du dir nicht den Arsch ab? Lafitte hat ihn. Ich ziel auf jeden Fall daneben. Sei kein Idiot, Mann. Fiete stirbt eh. Die zählen die Einschüsse. Wenn nur einer fehlt, schicken sie uns alle noch vor dem Mittagessen an die Front. Hm. Und heute Abend sind wir gedärm an den Panzerketten. Jan hat recht, Walter. Reite uns nicht noch kurz vor Schluss in die Scheiße. Fiete lebt schon in einer anderen Welt, glaub mir. In so einer Art Traum. Ich wette, er wird uns gar nicht erkennen. Außerdem ist sowieso eine Platzpatrone dabei. Jeder kann sich also einbilden... Woher willst du das wissen? Antreten, Kameraden! Also, meine Herren, ich erwarte Mannhaftigkeit und Charakter. Es gibt Situationen im Krieg, da muss man stärker sein als alle Skrupel. Wer unseren schicksalhaften Kampf in dieser entscheidenden Stunde verloren gibt, der gibt uns alle verloren und hat das Recht, in unserer Mitte zu leben, verwirkt. Vor euren Gewehren, das macht euch bitte klar, steht kein Kamerad, sondern ein Feind. Er hat unsere Ehre und Treue mit Füßen getreten. Und dafür kann es nur eine Strafe geben. Übrigens, falls jetzt noch jemand den Befehl verweigern möchte, hätte ich durchaus Verständnis. Aber er weiß hoffentlich auch, wo er sich dann hinstellen muss. Ist das jedem klar? Jawohl, Sturmbannführer! Also bringen wir es hinter uns. Die Spielregeln sind bekannt. Ihr steht Schulter an Schulter. Entsichert gleichzeitig, zielt auf die Brust und wartet auf mein Kommando. Dem Delinquenten ist nicht in die Augen zu sehen. Keiner richtet ein Wort an ihn. Und los jetzt, Aufstellung nehmen. In dem Moment wurde Fiete von zwei Fallschirmjägern auf den Platz geführt. Er ging auf Strümpfen, trug aber Walters Mantel, der ihm deutlich zu groß war. Nur die Finger schauten aus den Ärmeln hervor. Ein zerfranster und von altem Blut gefärbter Streifen seines Verbands hing aus dem Halsausschnitt. Man hatte ihn nicht gefesselt. Und die beiden Soldaten griffen nur nach seinen Oberarmen, wenn er stolperte oder ins Wanken kam auf den gefrorenen Maulwurfshaufen. Gerade hielt er sich und schien auf den ersten Blick ganz ruhig. Doch ging sein Atem, so viel war im Frühfrost deutlich zu sehen, in kurzen, schnellen Stößen. Hände hinter den Pfahl. Füße enger. So. Jetzt noch schön die Blechknöpfe vom Mantel schneiden. Revier umklappen. Seht ihr? Und schon ist die Brust eine glatte Fläche. Zigarette, Karoli? Nein. Fiete lässt alles wortlos mit sich geschehen. Die Lider gesenkt. Dann hebt er das Kinn und sieht in die Richtung von uns Schützen. Fiebrig der Blick, Nase und Ohren vor Kälte rot. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich überhaupt sieht. Ihm scheint die Sonne ins Gesicht. Blinzelnd reckt er den Hals, sucht mich zwischen den Umstehenden und erkennt mich wohl tatsächlich nicht. Als hätte die Aussichtslosigkeit auch den besten Freund, die Stahlkante des Helms über den Augen, das Gewehr bei Fuß, zu einem Fremden gemacht. Fiete lässt die Schultern wieder sinken. So, meine Herren, anlegen und entsichern. Fiete, der nun heftiger atmet, schließt die Augen und bewegt kaum merklich die Lippen. Was ist jetzt mit dem Mantel? Willst du ihn denn wirklich lassen? Alle fertig? Und... zack. Ich hatte ein anderes und auch lauteres Kommando erwartet und sah bereits Rauch vor den Gewehren der Kameraden, ehe ich abdrückte. Ein Reflex mehr als die Ausführung eines Befehls. Der Nachhall sirrte in meinen Ohren. Schneller, als sich die Verblüffung über die jähe Wucht der Einschläge in seinem Gesicht abzeichnen konnte, sackte Fiete ein Stück weit in die Knie, stand plötzlich obeinig da. Wie es Kinder tun bei einem unerwarteten, bislang nie erlebten und nicht für möglich gehaltenen Schmerz, riss Fiete den Mund weit auf, hielt die Augen aber geschlossen. Etwas Atem entwich den Einschusslöchern. Ein klarer Speichelfaden an seiner Unterlippe färbte sich hellrot. Dann sank ihm das Kinn auf die Brust. Sauber! Fahrzeugappell in 5 Minuten. Aber Fiete ist noch nicht tot. Die Unterlippe zittert. Der Brustkorb hebt und senkt sich. Eine Hand greift in die Luft. Während der Arzt sich über ihn beugt und die Mantelfetzen zur Seite klappt, um die Einschüsse zu zählen, mit dem Bleistift tippt er sie ab, weht dem Jungen immer noch Atem aus Nase und Mund. Eine zarte Fahne, ein raschen Stößen. Fiete öffnete langsam die Augen, sodass man die Iris sehen konnte. Den letzten Glanz und das matter werdende Blau seines Blicks, in dem schon keine Richtung mehr war. Den Kopf weit in den Nacken gebogen, als wollte er allen noch einmal die Kehle bieten, schien er zu lächeln auf seine verwegene Art. Mit einem Lippenwinkel nur. Ich achtete nicht auf Troches Stimme, die barsche Zurechtweisung. Ich stolperte über das gefrorene Gras auf den Freund zu, wobei ich mein Gewehr ein Stück weit über den Boden schleifte und es dann fallen ließ. Ich erreichte Fiete nicht mehr. Nur mein Schatten fällt noch auf ihn. Nur Walters Schatten fiel noch auf Fiete. Auf das Gesicht und die nun grauen Augen. Auf das Gesicht und die nun grauen Augen. Während der letzte Atemhauch... Während sein letzter Atemhauch... verweht. Verwehte. Liebe Helene, danken will ich dir für deine Briefe und das Päckchen. Alles kam pünktlich zum Fest hier an, obwohl wir doch mehrfach den Standort gewechselt haben. Die Post jedenfalls scheint noch zu funktionieren. Und vielleicht werden wir die nächsten Ostern ja im Frieden verbringen. Ich weiß nicht, ob Mama es dir erzählt hat. Vor kurzem hatte ich ein paar Tage Urlaub und habe Papas Grab gesucht. Er ist ganz in der Nähe gefallen. Aber die Kreuze sind oft nicht beschriftet. Und es gibt so viele. Man weiß nicht, wo man anfangen soll mit dem Suchen. Jedenfalls liegt er irgendwo in dieser Erde. Und wenn der Krieg vorbei ist, fahren wir mal her. In der Pusta gibt es eine Stille. Die ist wie ein Raum oder ein Gewölbe. Als würden die Toten die Ohren spitzen. Deine selbstgebackenen Kekse, besonders die mit Schokolade, waren köstlich. Auch die Dauerwurst. Ich bin übrigens gerade im Lazarett. Aber keine Angst, alles ist heil. Es sind bloß die Nerven, sagt der Sanni. Eine Art Frontkoller. Obwohl ich doch in der Etappe bin. Tatsächlich zittert und zuckt mein Gesicht. Ich kann nichts dagegen machen. Rasieren wäre jetzt gefährlich. Doch das legt sich schon. Man gibt mir Kölnflocken und Rotwein mit Honig, wie in der Kur. Der Feind kämpft sich zügig vor, und wir rücken demnächst ab, hinter die Reichsgrenze, wo hoffentlich nicht so viele Partisanen lauern. Vielleicht kommen wir ja in der Nähe von Wien zum Einsatz. Da würde ich endlich mal eine Großstadt sehen. Also, mach's gut, schöne Helene. Sie löschen die Lampen. Ich hoffe, das mit dem Husten hat sich gebessert. Der Winter ist ja erstmal vorbei. Solltest du ein feuchtes Zimmer haben, leg dir Glasscheiben auf den Boden unters Bett. Das machen die Leute hier auch. Und grüß die Mama, wenn du magst. Dein Walter. Schau's dir an. Unser tausendjähriges Reich. Wie sagte der Führer noch in seiner Neujahrsansprache? Wem das Schicksal derart viel abverlangt, der ist für Großes bestimmt. Oder so ähnlich. Was hat er wohl gemeint? Was glaubst du? Dünsches und Krätze? Wie lange wir wohl hier bleiben? Ja, nur kurz, glaube ich. Die Amis haben kein wirkliches Interesse an Gefangenen. Das ist ihnen zu teuer. Wirklich? Ja. Die suchen Kriegsverbrecher. Leute von der SS. Wenn du mich fragst, das geschieht dir in Recht, diesen Sauhunden. Die hätten immer die neuesten Waffen, das reichlichste Fressen und die schärfsten Weiber, die sich bereitwillig hacken ließen. Der Führer und sein Himmler haben den Zucker an den Arsch geblasen und dir das Blau vom Himmel versprochen. Und trotzdem konnten die uns nicht raushauen. Die sollen alle verrecken. Wieso Kriegsverbrecher? Woran wollen sie die denn erkennen? Na, du bist ein Goldkind. Woran wohl? An den Tätowierungen natürlich, den Blutgruppen. Die sind das Geilste. Und danach wird weitergesiebt. Aber gibt es die denn nur bei der SS? Haben nicht alle Soldaten so eine Tätowierung? Nicht alle. Nein, beim Entlausen wirst du es sehen. Gegen Morgen wird der Regen schwächer, der Himmel klärt sich und nun finden einige doch etwas Schlaf, trotz der durchnässten Erde. Hier und da ist ein Schnarchen zu hören. Die Sterne verblassen über dem Tal, die Schneekuppen auf den Bergen schimmern rosig und der Wind lässt die ovalen Erkennungsmarken, die an den Ketten am Stacheldraht hängen, tausende wohl, leise gegeneinander klirren. Liebe Liesel, hoffentlich bist du heil und wohlauf. Mir geht es den Umständen nach gut. Wundere dich nicht über die krakelige Schrift. Das ist Spezialpapier, das sie hier austeilen. Mit Wasser beschrieben wird es blau. Aber oft zerläuft auch alles, man muss vorsichtig mit der Feder umgehen. Nach ein paar Tagen in der Nähe von Salzburg in der Ostmark bin ich jetzt in einem ehemaligen Konzentrationslager bei München. Die Amis behandeln uns anständig. Auch bei den Verhören gab es kein Gebrüll und keine Schläge. Jedenfalls nicht für mich. Na, ich bin jung, war zwangsrekrutiert und habe nur Laster herumgefahren. Wir können uns zweimal die Woche brausen und dürfen ihre alten Uniformen auftragen. Oder die von ihren Toten. Auf den Rücken müssen wir aber groß POW schreiben. Das ist die englische Abkürzung für Kriegsgefangener. Ich habe es mit Zahnpasta gemacht, Colgate kann man später rauswaschen. Wir warten und reparieren die Autos von den Amis, sonst gibt es wenig zu tun. Manche steigen auf die Barackendächer, um in den Frauenblock zu gucken. Da sitzen Aufseherinnen, richtige Flintenweiber von der Totenkopf-SS. Die haben nackte Häftlinge im tiefsten Frost an die Zäune gebunden und mit Wasser übergossen. Und wenn es ihnen nicht schnell genug ging mit dem Sterben, wurde mit Küchenmessern nachgeholfen. Jetzt haben sie nichts mehr zu verlieren und zeigen den Männern, was sie sehen wollen. Einige machen Leseabende, andere spielen Theater. Manchmal gibt es auch Filme und stell dir vor, gestern saß der Göring mit uns im Saal. Der Reichsmarschall. In Nürnberg soll ein großer Prozess stattfinden. Wie Graf Koks kam der Rhein, immer noch mit dickem Ring, aber alle Schlitze für die Orden in der Jacke waren leer. Bestimmt 20 Militärpolizisten mit weißen Helmen und Gürteln setzten sich so um ihn herum, dass keiner ihm zu nahe kommen konnte. Da hockte er und guckte sich mit uns Romanze in Moll an. Und als am Ende dieser arme, betrogene Ehemann erledigt, es tut nicht einmal mehr weh, sagte, waren sogar Tränen in seinen Augen. Ich habe es glitzern sehen. Wie lange wir hier bleiben müssen, ist unklar. Seit gestern heißt es, junge Bergleute werden bevorzugt entlassen, damit die Wirtschaft in Schwung kommt. Und weil ich im Ruhrgebiet geboren bin und meine Familie da wohnt, gehe ich vielleicht als Kumpel durch. Auf jeden Fall will ich es versuchen, eine Notlüge, um im Sommer wieder im Norden zu sein. Oder hast du schon einen anderen Schwarm? Ich habe oft an dich gedacht und deswegen bin ich heil geblieben. Das glaube ich fest. 1, 2, 3. Die Kuppeln der Zwillingstürme sahen annähernd so aus, wie man sie von Postkarten kannte. Doch im Schutt der Apsis lagen zertrümmerte Bänke und ein Kreuz, dem der Jesus fehlte. Nur die festgenagelten Hände hingen am Balken. Die Wege zwischen den Holz- und Ziegelhaufen waren schmal und der Staub auf den Lippen schmeckte nach Kalk. Der Bahnhof war für Zivilpersonen gesperrt. Kaum eine Mauer war ohne Risse, Fenstergitter. In der Glut der Bombennächte zu bizarren Formen zerschmolzen, hingen wie Pflanzen aus Stahl von den Brüstungen. Trotz der unzähligen Einschusslöcher ließ sich die Schrift über den Schaltern noch entziffern. München, Hauptstadt der Bewegung. Nonnen verteilten Tee und getrocknete Apfelringe an die entlassenen Soldaten. Hunderte aus verschiedenen Waffengattungen. Sie hockten oder lagen zwischen Schutt und Scherben auf den Bahnsteigen und blickten stumm in die Richtung, aus der ihr Zug kommen sollte. Verbogene Schienen ragten in den Himmel. Schwellen baumelten daran. Die Seitenwände ausgebrannter und vom Gleis gekippter Waggons waren mit Kreide beschriftet. Suchmeldungen, Nachrichten an Vermisste. Unter einem durchgestrichenen Heim ins Reich stand Heim zu Muttern. Walter, ich wusste es. Ich hab's geträumt. Meine Feder hat dich beschützt. Ach, komm her. Ach, sag mal, wie riechst du denn? Schmökst du etwa? Ich doch nicht. Mamas Kerl hat Geburtstag, wird 180 oder so. Ist aber schon schicker. Brauchst ihm nicht zu gratulieren. Der schnarcht auf dem Sessel. Na komm, setz dich mal zu mir auf die Treppe. Ja. Willst du den Kaugummi mal probieren? Ist erst eine Woche alt und noch ziemlich weich. Ich rück ihn nachts in Eierbecher voll Zucker. Da saugt er sich voll und schmeckt wieder süß. Nee, lass mal. Und was macht die Schule? Ist immer noch geschlossen. Vielleicht können wir im August wieder hin. Inzwischen bringe ich mir selbst was bei, vor allem Englisch. Wir hatten nämlich zuerst die Amis mit tollem Swing und jetzt haben wir die Tommies. Das ist insofern schlecht, weil die ziemlich langweilig sind, kaum Musik hören und wie Tee kann durch die Nase sprechen. Aber ihre Schokolade schmeckt natürlich spektakulär. Und wie geht's deinem Husten? Demnächst komme ich in den Norden. Es gibt da ein Sanatorium in Glücksburg. Der Husten hat sich zwar gebessert, aber Dr. Böhmer sagt, dass sie bald schon mehr Zechen in Betrieb nehmen werden als vor dem Krieg. Wir sind nämlich der Motor der Wirtschaft. Und dann ist die Luft wieder so, dass man keine Wäsche raushängen kann. Ach, Schwesterchen. Also, im Krieg hatten wir gute Luft. Das muss man schon sagen. Richtig gesund kam ich mir vor. Das wäre so schön, Leni. Und du? Hast du eine Freundin da oben? Ich wette, du hast eine. Ist sie nett? Und wie nett die ist. Das mit dem Papa ist schon furchtbar, oder? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er mir mal fehlen könnte. Hat Mama dir eigentlich das Telegramm geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr, war so durcheinander. Am selben Tag wurde nämlich mein Freund aus dem Keller gegraben. Der Mickey Berg, erinnerst du dich? Dem du deinen Tricksbaukasten geschenkt hast? Das war ein Feiner. Mit dem bin ich jeden Morgen zur Schule. Musste immer seine Brille halten, wenn er sich für mich geprügelt hat. Und dann schaufeln sie ihn frei und er sitzt noch auf der Bank, ganz kalkig und ohne seine Gläser. Sah aus wie ein alter Mann. Mensch, Helenchen. Wein doch nicht. Bleib doch hier. Sie suchen überall Kumpel. Als Bergmann verdienst du gut und kriegst Zusatzverpflegung. Sogar Butter und frische Milch, nicht dieses Pulverzeug. Die Knappschaft gibt dir eine Wohnung und wir könnten zusammenziehen. Ich würde putzen, Wäsche waschen und dir Double machen. Ach, Lenchen. Ich bin stark, kannst du glauben. Und dann wäre ich endlich von dem Fettsack weg. Ich meine, der Papa war schon schlimm, aber der... Wieso? Was macht er denn? Schlägt er dich? Oder fummelt rum? Na, das soll er mal versuchen. Dem würde ich das Pittermesser in die Futt rammen. Leni. Nee, er ist einfach eklig, weißt du? Beim Essen schmatzt er wie ein Schwein, das Fett tropft ihm vom Kinn und kommt man ins Bad, steht er mit Hose auf Halbmast da und guckt sich seine Kacke an. Außerdem hat er so eine Schachtel mit Uhren und Ringen von den Toten. Warum soll man die mitbegraben, sagt er immer. Die Maden tragen keinen Schmuck. Oh, mein lieber Scholli. Wie lange bleibst du? Je nachdem, wie die Züge fahren. Ich habe meine Arbeit da oben, Leni. Man hält mir die Stelle nicht ewig frei. Aber wenn du zur Kur kommst, können wir uns länger sehen, versprochen. Glücksburg liegt ja nicht aus der Welt. Ich hol dich mit dem Trecker ab und zeig dir das Gut und die Tiere und so. Vielleicht sind die beschlagnahmten Pferde auch schon wieder zurück. Mann, red nicht mit mir, als wäre ich ein Gör. Ich werd 13. Und ich war schon mal verliebt, hab das ganze Kissen vollgerollt. Hier gab's so einen Captain, David Reeve, ein richtig schöner. Young Lady, hat er oft gesagt. Take care, young lady. Der hatte sogar Kaugummis mit Erdbeergeschmack und immer saubere Fingernägel. Aber jetzt bin ich drüber weg. Die Welt ist einem nichts schuldig, weißt du? Schon gar keine Romantik. Einmal werde ich vielleicht einen Mann küssen. Ein einziges Mal. Nur um zu sehen, wie es ist. Und nach der Schule fange ich drüben bei den Nonnen an. Ha! Au! Du willst mich nicht zufällig küssen, oder? Bitte? Spaß! Na komm, wir gehen rauf. Gib gleich was zu futtern. Helene wies auf einen kahlen Mann im Sessel neben dem Fenster. Das Kinn auf der Brust, unter der sich ein hoher Bauch wölbte, die Hände im Schoß, schien er zu schlafen. Das ist der. Mamas Goldesel. Helene, räum mal die Tischmitte frei. Guck mal, Frau Urban, wen ich uns hier bringe. Doch Mutter stellt erst die Platte ab, ehe sie aufsieht. Und da weiß ich, dass sie mich längst bemerkt hat. Obwohl gerade erst 45 Jahre alt, hängt ihre Halshaut müde herab. Sie stutzt gespielt, reißt den Mund weit auf. Das Staunen mit erhobenen Brauen lässt ihre Stirn noch niedriger erscheinen. Und das theatralische Zusammenschlagen der goldgeschmückten Hände berührt mich peinlich. Alles nur eine Darbietung. Dunkler Flaum wächst um ihre Lippenwinkel herum. Und die schwarzbraunen Augen. Und die schwarzbraunen Augen waren kalt, wie immer. Na, hast du Töne? Wo kommt denn der jetzt her? Hättest du dich nicht anmelden können? Sie musterte Walter von den Haaren bis zu den Stiefeln. Dabei schien ihr momentlang zu gefallen, was sie sah. Trachten, Livreen und Uniformen fand sie seit jeher fesch oder schneidig. Mann. Wo bringen wir den jetzt unter? Schon wieder ein Essermeer. Mutter. Ihr Blick war unstet, mied den seinen. In den Stirnfalten glänzte Schweiß. Lächelnd stieß Walter Luft durch die Nase, gab Leni einen Klaps und drehte sich um. Die Haustür stand noch offen. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.